Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Ausgabe vom Black Stories Podcast. Folge 20 vom Juni 2009. Der Black Stories Podcast wird euch präsentiert von blog.juba.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Black Stories Edition des Black Stories Podcast. Und mein Name ist Stefan, wie immer. Und René, du bist auch mal wieder dabei. Ja, hallo. Du hast ja nicht immer Zeit. Und natürlich musst du heute dabei sein, denn sag, wo wir heute sind. Wir sind heute bei meiner kleinen Schwester. Bei deiner großen Schwester, muss man dazu sagen. Gut. Und genau, wir zeichnen heute vor Ort mal an einem völlig fremden Ort auf. Genau. Und deine Schwester hat natürlich auch einen Namen. Hallo Yvonne. Hallo. Hallo. Und du bist nicht allein, du hast kräftige Verstärkung. Hier rumkrauchen. Also, wenn es hier so Geräusche gibt, das ist kein Hund. Nein. Das ist ein... Das ist die Luz. Genau, ein kleines Mädchen. Ja. Das ist übrigens jetzt mal, dass man auch sieht, wir würden auch zu Leuten fahren und den Black Stories Podcast aufzeichnen. Ne? Genau. Also, wenn ihr Lust habt... Dann bleibt erstmal dran und dann hört einfach nachher zu, wie die Möglichkeit besteht, dass wir bei euch aufzeichnen. Richtig. Und dranbleiben sollte auch Hanna F., denn heute spielen wir deine Geschichte, die du uns geschickt hast. Und Yvonne, du bist ja zum ersten Mal hier dabei. Ja. Das heißt, wir erklären nochmal die Regeln, damit du auch Bescheid weißt. Und das wird René jetzt für uns tun. Die Regeln? Ja. Also, eine Black Story wird wie folgt gespielt. Man zieht eine Karte aus einer Box. Wir haben, wie gesagt, eine ganz spezielle Hörerfragen, wollte ich gerade sagen, Hörergeschichten, die es nicht zu kaufen gibt, noch nicht. Mhm. Und einer der Spieler, der sogenannte Gebieter, kennt die komplette Story, die aus einem kurzen Satz besteht, den wir gesagt bekommen. Wenn ihr euch darunter jetzt noch nicht vorstellen könnt, im Laufe des Spiels wird sich das dann, so ein bisschen... Und wir müssen anhand dieses einen Satzes herausfinden, was ist passiert. Genau. Und in dem Fall wird Stefan uns als Gebieter die Story quasi präsentieren und wir werden herausfinden, Yvonne und ich, was hinter dieser Story steckt. Genau. Ja. Und dann würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit, fangen einfach an. Und vorweg noch ein Hinweis hier in der E-Mail von Hanna steht, dass sie die Froschkönigin Prinzessin Hanane ist. Zumindest nennt sie sich so in ihrer E-Mail. Fand ich sehr interessant, wollte ich mal erwähnen. Ja. No. Also wir wissen, womit wir was zu tun haben jetzt. Und nun geht's los. Die heutige Geschichte lautet Finger weg. Und die Story dazu ist, eine Frau verlor einige ihrer Finger, neben ihr brannte eine Kerze. Und jetzt müsst ihr drauf kommen, warum. Genau. So. Das heißt, die Kerze steht im direkten Zusammenhang mit dem Verlust der Finger. So ist es. Gibt es dazu auch vielleicht ein Messer mit im Spiel? Ein Messer war nicht im Spiel. Die hat die Finger ohne Messer verloren? Feuerzeug. Ja. Wird sicherlich mit im Spiel gewesen sein. Irgendwie muss ja die Kerze angegangen sein. Die Finger sind ja nicht abgefault oder hat die Lepra gehabt? Nein, hat sie auch nicht. Aber das müsst ihr halt jetzt rauskriegen. Okay, also mich würde jetzt interessieren, wie die Finger abgefallen sind. Wenn es kein Messer war, gab es irgendeinen anderen Grund. Das ist halt der Kniff. Als ich die Geschichte gelesen habe, habe ich überlegt, kommt man da schnell drauf oder nicht, aber... Also von der Seite war nicht schnell drauf. Von der Seite nicht, nee. Also, nein. Also dann die Kerze. Die Kerze. Welche Rolle spielt die Kerze? War sie alleine? Die Frau? Die Frau, das steht hier nicht, aber spielt damit auch keine Rolle. Hat sie irgendwas Bestimmtes gemacht? Weiß ich nicht. Weißt du auch nicht? Sie hat was Bestimmtes gemacht, natürlich. Und die Finger verloren. Genau, und jetzt ist Yvonne dran. Sag was. Sie überlegt die ganze Zeit. Vielleicht wollte sie halt Kerzenwachs abkratzen, irgendwie was vom Tisch, wann hat sie da mit dem Finger? Also Kerzenwachs war es nicht, aber so die Denkrichtung ist schon nicht verkehrt. Also die Kerze spielt eine große Rolle mit bei dem Fingerverlust. Ja, ich würde mal sagen, die Kerze ist die Ursache dafür. Ja. Also sie hat mit die Ursache. Ach abgebrannt. Stimmt, man kann ja nicht nur abgeschnitten bekommen, sondern so in die Richtung geht es schon. Ist die Frau eine echte Frau? Es ist ein echter Mensch, eine echte Frau. Okay, hätte eine Wachsfigur sein können, die über die Kerze gefasst hat und dann die Finger geschmolzen. Hätte sein können, war es aber nicht. Die Kerze war es. Die Kerze war der Täter. Ja, aber warum? Warum? Da muss ja irgendwas. Die Kerze ist umgekippt. Die Kerze ist umgekippt? Ja, nicht wirklich. Ist eine normale Kerze, so eine handelsübliche Kerze, die man sich hinstellt, um ein bisschen Beleuchtung zu haben. Ich gehe mal davon aus, ja. Steht hier nicht näher, Leute. Ist was bekannt über die Umstände, was die Frau gerade gemacht hat? Ist sie einem Hobby nachgegangen? Ja, oder? Das ist eben der Grund. Das spielt eine Rolle, ja. War sie privat zugange? Weil sie jetzt so ein Kerzenspiel macht. Mit der Kerze oder Fackeln. Nee, das hat sie nicht. Ja, das hat sie nicht. Aber die Idee ist schon mal nicht schlecht. Also war sie in beruflicher Mission, als sie. Also, nein. Also privat, ja. Sie hat irgendwas. Sie ist irgendeiner Tätigkeit nachgegangen. Das hat jetzt Feuerspiele gemacht. Nee, Feuerspiele waren es nicht. Hatte sie, war die Kerze Hauptbeschäftigungs. Element oder hat sie eigentlich was anderes gemacht? Die Kerze stand nur daneben. Zum Beispiel hat sie ein Buch gelesen und die Kerze stand nur zur Beleuchtung daneben oder hat sie direkt irgendwie mit der Kerze was gemacht? Sie hat die Kerze. Ausmachen. Nee, umgekehrt. Sie hat die Kerze angemacht. Sie hat die Kerze angemacht. Weil sie brauchte Licht. Da waren die Finger ab. Vielleicht hat das Feuer über die Kerze beim Anmachen. Hat das Feuer irgendwas ausgelöst? Gas oder so was angemacht? Ja, könnte sein. Also überleg mal weiter. Okay, sie war also gerade irgendwo. Stromausfall oder irgendwas? Höhere Macht, die dazu führte, dass sie die Kerze brauchte? Nein. Einfach nur Romantik. Also es steht hier nicht. Ja, wahrscheinlich Romantik. Sie hat die Kerze angemacht und vielleicht womit sie die Kerze angemacht hat. Vielleicht hat das dazu geführt, dass sie die Finger verloren hat. Also vielleicht, hat vielleicht hat sie ein Gasfeuerzeug gehabt und hat damit über die Kerze erhalten. Und nein, es war kein Gasfeuerzeug. Streichholz? Nein. Sie wird irgendwie die Kerze ja angemacht haben. Spielt das eine Rolle, womit sie die Kerze angemacht hat? Eigentlich nicht. Nee, so. Okay. Aber okay, das heißt, die Finger waren alle noch dran, als sie die Kerze angemacht hat. Ja. Und dann plötzlich nicht mehr. Und dann plötzlich nicht mehr, weil irgendwas passiert ist. Richtig. Vielleicht ist die Kerze nicht umgekippt. Nee, umgekippt ist sie nicht. Wachs abgekratzt, hast du vorhin gesagt. Und da hat Stefan feuchte Füße bekommen. Ja, das war schon so von der Denkrichtung. Okay. Also es gibt irgendeine Tätigkeit. Also dann nur mal kurz, um zusammenzufassen, ob wir schon mal auf dem richtigen Weg sind. Sie saß halt, ob sie saß oder stand, ist egal. Sie war halt irgendwo und machte eine Kerze an. Und in dem Moment, wo sie die Kerze anzündet, passierte was Schlimmes, dass sie die Finger abfielen. So. Vielleicht war es eine falsche Kerze. Was eine echte Kerze? So eine Spaßkerze irgendwie. Gibt da so eine Spaßdinger, die dann so. Nee. Die Kerze war ein Knaller. Ja, nein, das war es nicht. Nee. Aber das hätte eben passt, dann wären die Finger nämlich auch weg gewesen, wenn die Kerze ein China-Böller gewesen wäre. Und sie guckt, oh, die leuchtet aber nur gut. Also versuch doch mal auch rauszufinden, wie die Finger sozusagen. Ich habe ja gefragt, ob sie, die sind ja einfach so abgefallen. Aber Schnitten waren sie ja nicht. Müssen sie ja dann abgebrannt sein. Abgefetzt. Genau. Abgebrannt ist schon mal sehr gut. Wie? Na, abgebrannt hast du können jetzt Finger abbrennen. Naja, jetzt überlegen. Hallo? Na, ich habe gefragt, ob die aus Wachs war. Nein, kann ich mir Wachs. Also wirklich abgebrannt. Ja. Das heißt, beim Anzünden der Kerze ist quasi ihre Finger mit in die Flamme gekommen. Vielleicht hat sie gerade, ich weiß, was sie gemacht hat. Nein. Sie hatte sich gerade die Fingernägel mit Aceton lackiert. Mit Aceton? Was ist denn Aceton? Nagellackentferner, entschuldige. Ja, richtig. Ja. Ja. Echt jetzt? Das war schon die Lösung. Ey, oh Scheiße, wir müssen das künstlich verlängern, das ist die Folge viel zu kurz. Ich bin enttäuscht, dass Yvonne da nicht drauf gekommen ist. Echt? Zeig mal deine Finger. Achso, zu Ende bringen. Ich bin erstaunlich, dass er darauf gekommen ist. Er ist ein Mann. Zeig mal deine, René. Sieht schick aus, oder? Nee, man sieht es ja nicht, ich habe mit Aceton also runtergemacht. Ja, nee, ich hatte vorher überlegt, weil ich kenne mich ja damit auch nicht aus. Bastelkleber, beim Mann wäre es Bastelkleber gewesen. Kann das wirklich passieren, ja? Also ich sag mal, Aceton ist ja Chemie oder was. Brennen kann. Ja. Wir können ja jetzt die Zeit noch nutzen, um uns ein bisschen über Aceton zu unterhalten. Ja, wir können es jetzt ausprobieren. Ja, wir könnten die Story jetzt mal nachstellen. Nee, ich wüsste nicht, an welchen Fingern du das denn mal testen sollst. Ja, ist das eigentlich jetzt Black Stories Rekord? Das war ziemlich schnell, muss ich sagen. Nee, wir hatten schon schnellere, oder? Nein, würde ich nicht sagen. Susanne kann ich mich erinnern. Das gab aber ich eine. So schnell also, ihr solltet euch auch die älteren Folgen, falls ihr jetzt sagt, oh, ich habe hier 20 Minuten zum Podcast hören eingeplant, dann solltet ihr euch jetzt einfach mal eine ältere Folge machen. Schon zu Ende. Es gibt auch andere kurze. Ja, ich kann ja nochmal die Lösung vorlesen. Ne? Die Frau hatte sich mit Nagellackentferner die Näglein gereinigt. Als sie dann kurz danach eine Kerze anzünden wollte, fingen die Finger mit dem Lackentferner Feuer. Für die Finger kam jede Hilfe zu spät. Gut, so kann es passieren. So schnell. Gut, dass Simon das nicht macht. Schön. Ja. Ja, Hanna. Ja, super, aber schnell drauf gekommen, Hanna. Das ist Hanna, einen richtigen Riecher. Riech mal nochmal einen nach. Genau. Ja, auf jeden Fall bekommt Hanna von uns ein Kartenspiel der Backstories Edition. Wie jeder, der es von euch zu uns in die Sendung schafft. Und René, was macht der jetzt? Ich greife gerade einen Merchandising-Artikel. Denn der Mitmacher genau. Eine Tasche und einen Regenschirm. Genau, damit Yvonne nicht mehr im Regen stehen muss. Ja. Sehr gut. Ja, und, sehr schön. Ja, wenn, bitte, wenn auch ihr uns eine Geschichte senden wollt, dann schreibt uns doch einfach. Und zwar unsere Kontaktmöglichkeiten ganz einfach. Eine E-Mail an blog@juba.de oder nutzt das Kontaktformular im Blog. Oder ruft uns an unter Berlin 030 202 36803. Da könnt ihr wie jeden Monat ein Spiel der Black Stories Edition gewinnen. Und vielleicht kommen wir auch mal zu euch nach Hause. Genau. Und Ivan, du kriegst noch ein Spiel per Post geschickt. Genau. Und natürlich auch, wenn ihr mit uns mal eine Sendung aufsenden wollt, meldet euch auch. Richtig. Solange ihr im Großraum Berlin wohnt, denke ich, ist alles machbar. Wir realisieren das alles. Und wenn ihr ganz weit weg wohnt, dann schickt einfach eine Story. Genau. Ja, und für Hanna nochmal schönen Dank. Ja, wir sind halt sehr schnell drauf gekommen, oder ihr besser gesagt. War halt ein cleveres Rateteam. Genau. Und zum Schluss sage ich nochmal hier, was Hanna noch geschrieben hat. Und zwar in der E-Mail steht: Ich und meine Freundinnen sind riesen Black Stories-Fans. Als wir neulich zusammensaßen, haben wir uns welche ausgedacht. Wir hoffen, ihr könnt sie gebrauchen. Sehr schön. Also, da kommt vielleicht noch was von Hanna. Schauen wir mal, ne? Dann, ja, war das ein kurzer Podcast, aber macht nichts. Wir freuen uns auf den nächsten Monat. Die nächste Sendung kommt bestimmt. Genau, auf jeden Fall. Und wir bedanken uns ganz herzlich bei Yvonne und bei Luz. Ja, versteht mich schon. Und bei René natürlich. Bis zum nächsten Monat. Macht bis gut. Dann. Tschüss. Tschüss. Der Black Stories Podcast bei blog.juba.de jeden Monat neu. Achtung, ihr könnt gewinnen. Schickt uns eine von euch ausgedachte Black Story und gewinnt ein Kartenspiel aus der Black Stories Edition. Was ihr tun müsst? Ganz einfach. Schickt uns eure Black Story an blackstories@moses-verdacht.de oder an blog@juba.de. Wenn wir eure Geschichte in einer der nächsten Folgen spielen, gewinnt ihr ein Black Stories Kartenspiel. Mitmachen lohnt sich also. Wir freuen uns auf eure Rätsel. Alle Informationen zum Podcast findet ihr auf blog.juba.de.